Klimawende in der Kultusministerkonferenz? Auch die Kultusministerkonferenz müsste diese Herausforderung inzwischen auf dem Zettel haben, denn im September 2022 bekam sie einen Brief. Besser gesagt, einen dringenden Appell mit dem Titel »Zukunftsfähige Schule, exzellente Schulleitung«, den der Think Tank Schule leiten verfasst hatte, eine Gruppe aus 8 renommierten PädagogInnen. Sie hatten den Aufruf in zweijähriger Arbeit entwickelt und immer wieder im Kreis von KollegInnen diskutieren lassen. Unterschrieben haben ihn dann weitere 48 Fachleute, viele davon Leitungskräfte an Schulen. Die 7 Thesen sind moderat formuliert, doch in der Sache haben sie es in sich. Im Kern fordern die ExpertInnen, die KMK möge endlich Konzepte für bessere Schulleitungen entwickeln. Die Leitung einer Schule sei eine Managementaufgabe, die unbedingt professionalisiert werden müsse. Dafür brauche es länderübergreifende Qualitätsstandards, kompatible Ausbildungswege und größere Zeit- und Geldbudgets für die Schulleitungen. Die einzelnen Schulen müssten viel mehr Mitspracherecht und Eigenverantwortung bekommen, und zwar sowohl bei Personalentscheidungen als auch bei der Gestaltung von Inhalt und Abläufen im Schulalltag. Die Aufgaben einer Schulleitung unterscheiden sich grundlegend von den Aufgaben einer Lehrkraft. Schulleitung ist ein eigenes Berufsbild, so der Think Tank in seinem Appell. Die KMK reagierte unterkühlt. Monate später legten die KultusministerInnen ein 12-Schritte-Programm gegen den Lehrermangel vor. Natürlich auch wichtig. Aber an der Managementkrise in den deutschen Schulen wird das Konzept wenig ändern. Sag mir, wo die Lehrer sind. Immerhin verweist das Papier der KMK auf die wohl größte Baustelle an deutschen Schulen, die Unterfinanzierung des Bildungswesens und der dramatische Fachkräftemangel in der ganzen Bildungskette überlagern alle anderen Probleme oder lösen diese aus. So der Bildungsjournalist Ulf Rödde in der Mitgliederzeitschrift der Lehrenden Gewerkschaft GEW. In Deutschland fehlen mindestens 25.000 Lehrkräfte. Nach anderen Berechnungen könnten es auch 40.000 sein. In 10 Jahren dürften 70.000 Stellen unbesetzt sein. So richtig genau weiß das niemand. Ab 2026 wird der Lehrkräftemangel in jedem Fall viel deutlicher spürbar sein als jetzt schon. Dann haben alle Kinder an Grundschulen in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagesbetreuung, was deutlich mehr Lehrende und BetreuerInnen erfordert. Der Mangel an Lehrkräften ist heute schon so dramatisch, dass Sachsen-Anhalt im Sommer 2022 einen einjährigen Modellversuch namens 4+1 startete. 4 Tage pro Woche normaler Unterricht, 1 Tag Projektzeit oder Distanzlernen. In einer Reportage im Deutschlandfunk zog Waldemar Früh auf, Schulleiter einer Sekundarschule in Weißenfels, nach dem ersten Halbjahr ein gemischtes Fazit. Die 4-Tage-Woche für SchülerInnen habe schon Wirkung, sie spare aber keine Lehrkräfte ein, weil auch Projektunterricht umfangreich vorbereitet werden muss. Wir werden nicht darum herumkommen, uns in den nächsten Monaten oder Jahren Bildung außerhalb der Schule einzukaufen, zum Beispiel durch externe SozialpädagogInnen. Warum gibt es eigentlich nicht genügend Lehrkräfte in Deutschland? Laut KMK leiden die Schulen schlicht unter einem demografischen Problem. Zu viele SchülerInnen, zu wenige Menschen in den Generationen möglicher Lehrkräfte.